ein Mädchen, das Annette hieß, liebt einen Maler in Paris. Der hat es oft und gern gemalt, mit Küssen sein Modell bezahlt. Doch als er sich dann satt gesehen, ließ er das arme Mädchen stehen. Annette, eine kleine Midinette, steht alleine in Paris irgendwo, sehnt sich ja so. Annette kann nicht fassen, dass ihr Liebster sie verlassen. In Paris irgendwo sehnt sie sich so, oft steht sie an der Seine, wie einst beim ersten Kuss. Und eine kleine Träne fällt in den großen Fluss. Annette, liebe kleine Midinette, merk das eine, jeder Kuss ist so süß, sonst nirgendwo wie irgendwo, nachts in Paris. Annette war ein kluges Kind, schlug diesen Rat nicht in den Wind. Dem Maler folgte ein Friseur, aus einem Jean wurde Pierre. Und doch fing eines Tages dann das gleiche Lied von vorne an. Annette, eine kleine Midinette, steht alleine in Paris irgendwo, sehnt sich ja so. Annette kann nicht fassen, dass ihr Liebster sie verlassen. In Paris irgendwo sehnt sie sich so, oft steht sie an der Seine, wie einst beim ersten Kuss. Und eine kleine Träne fällt in den großen Fluss. Annette, liebe kleine Midinette, merk das eine, jeder Kuss ist so süß, sonst nirgendwo.